Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 448. Mein Smartphone ist das Universum. Thema heute: immer mehr Menschen haben statt einen Computer ein Smartphone und Podcast Addict, möglicherweise die Lösung aller Probleme. Dann wieder jede Menge News und ein bisschen was auch wieder von der Community. Da geht es wie immer sehr rund auf Laien, komme ich auch später nochmal dazu, super Sache. Und die App der Woche diesmal, warnt schon mal vor, es ist ein Spiel. Ja, also, ne, muss ja auch mal wieder sein. ich habe gelesen, dass immer mehr Menschen ein Smartphone haben statt eines Computers, ja. Ich meine, der Trend ist gar nicht so neu, der hat sich ja schon vor einiger Zeit abgezeichnet, ja. Aber es ist immer stärker geworden, sogar sehr viel stärker. Also mittlerweile haben etliche Leute nur noch ein Smartphone und nutzen überhaupt gar keinen Computer mehr. Also für gar nichts mehr. Nicht fürs Internet, nicht für Mails oder sonst irgendwas. Alles wird über das Smartphone gemacht. Und das ist schon bemerkenswert. Denn darauf müssen natürlich auch die Anbieter im Netz reagieren. Ja. Dann müssen wir alle hoffen, dass sie nicht so reagieren, dass sie nur noch Apps veröffentlichen, aber keine Internetseiten mehr. Das wäre äußerst schlecht. Manche haben da offenbar so die Denkweise, ja, wenn alle Leute auf dem also vom Handy aus zugreifen, dann brauchen wir eine App. Ja? Nö, es klappt ganz gut mit dem Internet auf dem Smartphone, sehr gut sogar. Ja. Aber trotzdem muss man natürlich zum Beispiel beim Seitendesign oder Ähnliches sehr stark darauf achten. Und die Art, wie man das Internet erlebt, ist dann natürlich schon etwas verschieden. Ja, das muss man auch sehen. Gerade bei so Sachen wie zum Beispiel Kommentare oder Ähnliches, ja, ist es gar nicht mehr so einfach, zu sagen, ja, hier im Web habe ich da meine Stelle und dort sind die Kommentare. Also diese Vorstellung, die geht so langsam flöten. Ja. Ist nicht so, dass da jetzt keine Leute mehr mit dem Desktop mehr unterwegs sind oder mit dem Laptop im Internet. Das kann man so überhaupt nicht sagen. Nur das Problem ist, dass ein sehr großer Teil der normalen Bevölkerung überhaupt gar nicht mehr einen Computer überhaupt anschafft und auch nichts mehr damit macht. Ja, also ich habe das auch schon bei vielen Leuten auch direkt beobachtet, ja, dass sie die Computerbenutzung komplett eingestellt haben, ja, und alles über das Smartphone machen. Ja. Und ich meine, das ist auch irgendwo schon eine logische Konsequenz, weil die Leute, die eben überhaupt keinen Bezug haben zu Computern, ja, und für die das alles viel zu kompliziert ist, die finden natürlich hier im Smartphone den optimalen Weg, um eben zum Beispiel im Internet irgendwas zu tun, ja, oder auch mal ein Spielchen zu riskieren, ohne dass die sich jetzt hier groß auskennen müssen, wie was am Computer gemacht wird, ja. Updates rumplagen oder so, das müssen die da nicht machen. Das geht normalerweise automatisch, wenn man da nichts umstellt heutzutage. Und das war ja auch eines der großen Vorteile von beispielsweise den Chromebooks, ja, als die rauskamen. Die Benutzer mussten da keine großen Sicherheitsbedenken haben und die Updates liefen automatisch ab. Man musste sich um nichts kümmern, das ist wunderbar. Aber die Chromebooks hatten natürlich ein paar Sachen, die eben die Nutzung doch dann stark einschränkten, ja, ganz klar. Der Cloud-Zwang sozusagen war für viele eben ein Totschlagargument, aber bei dem Smartphone empfindet man das so komischerweise gar nicht so, obwohl es normalerweise immer in der Cloud abgelegt wird, die Information. Ja. Ich bin hier im Zuge von dem, dass ich ja auch immer mehr Alternativdienste suche zu den Google-Produkten momentan. Ja. Komme ich öfters mal zu Programmen, die eben die Daten tatsächlich im Smartphone noch horten und so. Adaptionen beispielsweise von Desktop-Software, Entropen beispielsweise, die komplette Adaptierung von LibreOffice auf Android, faszinierend, ja, dass das so funktioniert. Gibt da natürlich ein paar kleine Sachen, die sind dann natürlich dann nicht ganz so schön, aber im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich recht gut. Und das sieht man allerdings auch dann, wo eben die Grenzen liegen. Entweder legt man das dann in den Cloud-Speicher ab oder man hat wirklich nur das eine Gerät. Und in dem Moment ist ja diese Entwicklung gar nicht so verkehrt. Die Leute haben dann eben dieses eine Gerät. Hoffentlich machen sie auch Backups. Ne? Da sind wir wieder wie bei derselben Problematik, die wir früher auch schon hatten, ja, ihr habt ein Gerät, dann macht ihr besser Backups, wenn es nicht in der Cloud ist, sonst, ne, Gerät kaputt, verloren, ähnliches, alles ist weg. Und das kann heutzutage eine absolute Katastrophe sein. Ja. Deswegen muss man das alles aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Dennoch denke ich, dass die Normalbenutzer auch so solche Spirenzien gar nicht machen, wie ich jetzt beispielsweise mit dem Entropen, ja, sondern dass die eben dann die Dienste nutzen, die da angeboten werden, was ja dann auch wieder Google Docs ist, ja, zum Beispiel Google Drive, Google Fotos und so weiter oder halt von entsprechenden anderen Anbietern, iMail heißt es, glaube ich, oder? Ich weiß nicht genau, bin mir nicht sicher, iMessage und was auch immer da für eine Office Suite genutzt wird, keine Ahnung. Und da sind ja diese Sachen auch schon vorinstalliert und auch mit der Cloud verknüpft, sodass da eben auch eine gewisse Sicherheit herrscht. Denn nüchtern betrachtet, ja, wir können alle möglichen Diskussionen anzetteln, Cloud, sicher, unsicher, das Ende der Welt, das Anfang der vernünftigen Nutzung eines elektronischen Gerätes, ja, kann man alles machen, nur interessiert es einen Normalnutzer überhaupt nicht. Ja, der Normalnutzer ist stinkesauer, wenn seine Daten weg sind, wenn so ein Gerät kaputt geht, und das ist niemals seine Schuld. Ja. Und von daher sind natürlich diese Produkte, die Konsumentenprodukte mit der Cloud eigentlich optimal für die Nutzer. Die müssen sich da um nichts kümmern. Ja. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die Entwicklung weg vom Computer kann in Zukunft allerdings ein paar Probleme auch geben, gerade die Leute, die jetzt eben ein bisschen intensiver arbeiten. Also ich habe ja schon des Öfteren versucht, hier zum Beispiel den Uncast und auch die Rios Wochensicht hier komplett mit dem Smartphone zu machen. Bisher war das alles nicht ganz so, so toll, weil ich habe da wirklich Probleme, so effektiv zu arbeiten, wenn es wirklich wenn wirklich sehr viele Datenmengen anfordern. Also da kann ich euch zum Beispiel jetzt gerade ein Beispiel sagen. Ja, ich habe hier zum Beispiel heute die Sendung komplett mit dem Emacs gemacht. Ja, und habe dann natürlich auch die Links dazu zu den entsprechenden Themen, ja, sofern da vorhanden sind. Und wenn ich da draufklicke, dann öffnet sich eben der Artikel im Browser. Ja, jetzt switche ich hier andauernd mit meinen Shortcuts, ja, switche ich zwischen den verschiedenen Bildschirmen hin und her. Momentan habe ich 4 Bildschirme offen. Ja, im ersten ist der Browser, im zweiten ist der Emacs, im dritten ist ein Terminal offen, wo ich schnell nachgucken kann wegen Dateien, die irgendwo gespeichert sind, wenn ich Zusatzinformationen brauche. Und auf dem anderen Screen, auf dem vierten Screen sind oder läuft dann zum Beispiel Audacity, der Recorder, mit dem ich jetzt gerade den Netcast aufzeichne. Ja. Würde ich das jetzt alles am Smartphone machen? Allein schon das Switchen zwischen den verschiedenen Screens ist so sehr schlecht möglich. Ja. es würde schon gehen, denke ich, ja, mit dem Audio-Recorder beispielsweise im Hintergrund, solange Android nicht meint, okay, das Ding war jetzt lang genug im Hintergrund, ne, das ist schon seit 5 Minuten im Hintergrund, dann den Task schieße ich jetzt ab. Das wäre natürlich auch das Übel, ne, ich quatsche dann munter weiter und der nimmt schon gar nicht mehr auf. Aber dann das Switchen beispielsweise zwischen den Screens kann sehr nervig sein und auch sehr kompliziert im Vergleich mit dieser Shortkey-Steuerung, die ich eben jetzt hier eingerichtet habe bei mir. Also ihr merkt schon, je spezieller man eben eine Aufgabe macht und desto effektiver man eine Aufgabe macht, desto schlechter ist es, das Ganze mit dem Smartphone zu machen. Ja klar, wenn ich ein Bild mache und verschicke es dann, geht es mit dem Smartphone so viel schneller, als wenn ich das Bild mit einer Kamera mache, auf den Computer übertrage, mit dem Computer dann eventuell, wenn ich bearbeiten will, was ich hier mit einem Klick mache, bei so der Software, bei der Kamerasoftware im Smartphone, ja, dann GIMP nehme, das Bild einlade, mit komplizierten Filtern rumhantiere, das Bild wieder abspeichere, dann das Bild hochlade auf den Dienst, wo ich das eigentlich haben möchte. Nein. Ja, nein. So, Knips, Optimier-Button drücken, ja, Share und zack. Das war's. So geht das. Ja. Aber auf der anderen Seite so etwas größere, kompliziertere Projekte, da wird es schon eng. Ja. Und wenn ich mir hier zum Beispiel hier meine Shownotes hier angucke im Emacs, also wenn ich das jetzt auf dem Smartphone hätte, würde ich durchdrehen mit dem kleinen Display. Ja. Da müsste ich hier so, da müsste ich so 15 Screens scrollen, ne, bis ich da mal durch bin. Nee, also das ist jetzt wirklich nichts. Ne. Ja, ich probiere es immer wieder, ja. Hier die Sachen zu machen, weil ich habe so langsam das Gefühl, ich muss mich darauf einstellen, dass es wohl irgendwann auch Schwierigkeiten geben wird, tatsächlich, ja, das mit dem Computer weiterhin so zu machen. Ich will jetzt ein bisschen weit ausgeholt, das genau zu erklären, hat mit verschiedenen Software natürlich zu tun und auch mit den Internetseiten, wo ich beispielsweise die Episoden dann hochlade, ja, und auch beispielsweise das Veröffentlichen dann bei YouTube des Videos, das Rendering vom Video, ja, und so weiter. Also da ist durchaus schon langsam, ja, zu sehen, dass da vielleicht es irgendwann nicht mehr effektiv genug ist, am Computer das zu machen. Ja, unfassbar. Momentan eben noch die Besonderheit wegen der Audioaufnahme, ja, ist es eben da noch schlecht. Aber wie gesagt, das sind Sachen, da haben eben die normalen Leute gar nichts mit zu schaffen und deswegen haben die natürlich ein super Gerät, um mal kurz ins Internet zu gehen, zu surfen, Messages zu verschicken, ja, E-Mails zu checken und so weiter. Dann braucht man eben keinen Computer mehr dazu. Ja, so ist das. Ich bin noch auf was anderes gestoßen, und zwar ein Podcast-Programm, das habe ich, ich muss gerade mal gucken, ob ich das noch finde, ja, genau, eigentlich hat mir da der Fahrenheit 1970 etwas zu einem Thema geschickt, ja, aber das war versendet mit Podcast Addict und, naja, ich bin ja immer neugierig und habe ich mir das mal angeguckt, ja, und siehe da, das ist ja die Lösung aller Probleme bei den Podcatchern. Und das ist ja zu einer richtigen Perle geworden. Das sind alle Funktionen drin, die man sich nur wünschen kann. Ne? Man kann frei Episoden, Podcast-Feeds hinzufügen. Also man umgeht hier auch die teilweise jetzt schon deutlich sichtbare Zensierung von Podcast-Channels, ja, auf diesen Portalen. Also wenn ich zum Beispiel zu Pocket Casts gehe und suche da nach bestimmten Channels, da werden tatsächlich nur Fake-Channels angezeigt, die so ähnlich heißen. Aber der betreffende Channel, den ich eigentlich abonnieren will, ist gar nicht mehr in der Liste drin, weil den offenbar jemand dort bei der Firma gelistet hat als, ne, nicht vereinbar mit unserer Meinung. Das geht mit mehreren Feeds so. Deswegen bin ich also schon mal sehr, sehr skeptisch, wenn man keine Podcasts einfach hinzufügen kann, sodass es auch jemand Normales eben hinzufügen kann. Hier bei Podcast Addict gibt es eigentlich keine großen Probleme. Das konnte ich eigentlich alles gut machen. Habe auch mal einer probiert, der wirklich überall gejust wird. Ja, und dann konnte ich hier eintragen. Also da gibt es keine Zensur. Das ist nicht schlecht. Weiterhin gefällt mir sehr gut, dass man hier auch eine Playlist separat anlegen kann. Ja, das bedeutet also, man hat hier neue Folgen und so weiter und so weiter, und man kann die dann sortiert eintragen quasi in eine Playlist, um die dann eben nacheinander abzuspielen. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann auch noch interessant, Radiostationen, ja. Ich finde, das hat was, ja. Ich nutze ja normalerweise TuneIn für die Radiostation, aber trotzdem habe ich jetzt mal hier einige eingetragen und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Da habe ich alles an einem Platz, ja, und das macht eigentlich schon Laune. Der Radioplayer ist auch ganz gut, da kann man nichts sagen. Ja. Dann ist ein integrierter Download-Manager vorhanden, wobei ich streame mittlerweile alles, ich download nichts mehr. Der Player separat kann auch angesteuert werden, und das finde ich auch nicht schlecht. Also insgesamt macht es einen toller Eindruck. Ja, Bookmarks, ja genau, Bookmarks ist auch so eine Sache, die kann man hier frei abspeichern. Das finde ich besonders schön. Übrigens, es ist hier auch die Rede davon, dass man auch zum Beispiel Hörbücher und so weiter hier anhören kann damit. Die Funktion finde ich zwar ein bisschen umständlich gemacht, ist aber durchaus möglich. Ihr könnt euch zum Beispiel einen Ordner anlegen, ja, Hörbücher, und dort dann dieses Verzeichnis auswählen, und alles, was in diesem Verzeichnis drin ist, wird als virtueller Podcast angezeigt. Und damit könnt ihr das ganz normal abspielen, Bookmarks legen und so weiter und so weiter. Und natürlich auch dann, wenn ihr entsprechend zurückgeht an diese Datei, von dort aus wieder fortsetzen, wo ihr aufgehört habt. Und das ist alles in allem eine super schöne Sache. Da die App auch noch kostenlos ist, nur wenn ihr den Werbebanner weghaben wollt, dann könnt ihr hier Remove Ad Banner machen. Ja. Also die App ist, wie gesagt, kostenlos. Und wenn ihr die Werbung weghaben wollt, dann kostet es 3,29, was ich dann auch ganz okay finde. Also sehr gut sogar. Ja. Ist wirklich toll. Also damit ist bei mir Castbox auch wieder runtergeflogen. Und das in Rekordzeit. Castbox war mir ein bisschen zu überladen mit auch der eigenen Werbung wiederum, ja, aus dem, die Suche nach Podcasts war auch nicht ganz so toll, aber hier bei Podcast Addict muss ich sagen, es gefällt mir alles sehr, sehr gut. Von daher, danke an den Fahrenheit für diesen ungewollten Tipp, ja, sozusagen, der mich da dazu verleitet hat, den mal anzugucken. Der ist gleich zur Standards-Podcast-App hier gemacht worden, und natürlich unnötig zu erwähnen, dass hier ihr auch die Uncast und Rios Wochensicht direkt findet, ja, so wie es eigentlich sein sollte. Also ihr müsst da auch nicht groß was eintragen. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch die URL von der Webseite direkt eintragen, und dann geht es auch auf jeden Fall. Gut, dann komme ich auch mal zu den News. Da geht es nochmal um Podcatcher, und zwar zu BeyondPod gibt es schlechte Nachrichten. BeyondPod ist ja einer der eigentlich relativ beliebt ist bei den Leuten, bisher gewesen ist zumindest mal. Und in letzter Zeit gab es da sehr, sehr schleppend und sehr, sehr wenig Updates. Und einige Nutzer waren da auch nicht sehr begeistert davon. Hier wird auch bei Android Police geschrieben. Das ist also eine buggy Mess gewesen wäre. jetzt haben die natürlich einen Bock abgeschossen, und zwar ist jetzt tatsächlich die Google Cast API raus. Das heißt, momentan könnt ihr keine Casts machen an andere Geräte. Damit ist diese Podcast-App ziemlich, sagen wir mal, in den Anwendungsmöglichkeiten eingeschränkt. Ja. Und man spricht zwar von Updates, aber man hat keinerlei Zeitplan, wann die Cast-Funktion wieder eingeführt wird. Ja. Und das ist schon ziemlich bedenklich. Ich weiß gar nicht, wie man heutzutage noch eine App rausbringen kann im Audiobereich oder auch im Videobereich, ja, wo keine Cast-Funktion hat. Die API steht offen und kostenlos zur Verfügung. Das muss gehen. Man kann die noch nicht mal an seinen Smart Home Lautsprecher geben, ja, also Google Home oder sonst was, ja. Also das ist wirklich schade. Ja. Deswegen ist das auch fraglich, was da los ist, und das ist eigentlich eine Funktion, das ist eigentlich eine Grundfunktion mittlerweile, die man verlangen kann von so einem Teil, von so einer App, und deswegen ist es auch unverständlich, was da los ist. Es gibt noch unspektakuläre Aussichten, ja, auf neue Google-Hardware. Also nach dem Mega-Desaster von der Pixel-Show, ja, guckt man ja jetzt schon wieder Richtung Mai, ja, und besonders optimistische Leute denken, Google wird da wieder was gut machen. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Wüsste eigentlich gar nicht, wie die sowas gut machen könnten, ja, in so kurzer Zeit. Also, um wieder Vertrauen zu Google zu kriegen, müsste jetzt wirklich über ein, zwei Jahre hinweg richtig fehlerlose, super tolle Sachen abgeliefert werden, ja, und das sehe ich nicht. Im Gegenteil, es wird jede Woche schlimmer, was Google veranstaltet im Moment. Und das hört sich auch nicht gut an, was hier geschrieben steht. Also es soll ja angeblich ein Pixel 3 Lite kommen. Dazu hatte ich ja schon mal was gesagt. Ich weiß gar nicht, wird da der Kübel zum Kotzen gleich mitgeliefert oder was? Was soll denn noch mehr Light sein am Pixel 3? So Android One-Gerät, Low-Range, Mega-Low-Range, Under-Range oder was? Das gibt's ja nicht. Ja, und dann wird gesagt, es wird erwartet, dass der Preis niedriger ist als beim Apple iPhone XR 750. Man muss sich das mal gegenüberstellen. Wenn wir jetzt das iPhone XR vergleichen mit dem teuersten Google Pixel. Entschuldigung, es tut mir so leid für Google. Das ist wirklich, also so schlimm. Ja. Und jetzt bringen die Pixel 3 Lite raus, das preislich unter dem iPhone XR sein soll. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn das Teil 550 kostet, lache ich mich kaputt. Wenn das Teil 400 kostet, lache ich mich immer noch kaputt. Und wenn es 300 kostet, naja, dann ignoriere ich es. Und wenn es 200 kostet, dann sage ich, okay, ja, gut, da ist es dann preislich richtig. Vielleicht noch ein bisschen warten, bis es runter ist auf 150 und krabbelt dich irgendwo, ja, und dann kann man sich das nehmen. Ansonsten gibt es überhaupt keinen Grund, so ein Low-Spec, Low-End-Gerät zu kaufen, was da erwartet wird. Ja, ich habe gelesen, das sollen 3 GB sein. Ja, manche haben sogar von 2 GB Speicher gemunkelt. Das kann ich mir selbst bei Google nicht vorstellen. Es wäre Selbstmord. Oder 64 GB Storage. 64 GB Storage. Hallo, Achtung, Leute, wir haben 2019, ja, 64 GB Storage. Hey, sehr cool, guckt euch mal die Sci-Fi-Serie The Expanse an, ja. Und da könnt ihr mal sehen, aber wenn es nur nach Google gehen würde, da hätten wir noch dort dann vielleicht endlich mal, ne, im Jahr 2300 noch was oder wann das spielt, ja, hätten wir dann vielleicht endlich mal 6 GB Handys oder so. Hey, noch normal oder was? Also, ich bin wirklich, ja, außer der Reihe. Ne? Also, das Google Pixel 3 Lite, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Das wird der nächste Fauxpas, der nächste Flop, wo weiterhin das Ansehen von Google runterzieht. Ja, weil jetzt, was die jetzt machen müssten, wäre ein Google XL Plus rausbringen, das Google XL einstellen, ja, und das Google XL Plus mit unglaublich guten Leistungsdaten, so wie es die Konkurrenz zum Beispiel macht, also unglaublich gut, zum Beispiel wie das Huawei Mate 20 Pro, ja, rausbringen und das dann für 699 Euro anbieten. Ja, so, das ist das, was wir von Google erwartet haben. Ja. So ist es. Ja, genau. So ist es. Denn wenn es über 699 Euro kostet, dann sage ich ganz klar, okay, OnePlus 6T, Huawei, Honor View 20. Ja, das sind dann die Dinger. Das Honor View 20 wird eines der schnellsten Smartphones sein, ja, wenn es in der 8 GB Version rauskommt, endlich, ja, verzögert sich noch etwas, mit 256 GB Storage auch sehr gut ausgestattet. Das haben die Benchmarks schon gezeigt. Das OnePlus 6T ist auch extrem gut, was die Benchmarks im Android-Bereich betreffen. Ja. Wir brauchen schon gar nicht mal nach den Preisen zu gucken hier. Ja. Also wir müssen, wenn wir da sehen, neue Handys, dann muss das in diesem Preisbereich von Honor View 20 und OnePlus 6T sein. Plus natürlich noch viel besser. Das ist ja klar, das ist Google. Was soll das? Eines der größten Unternehmen der Welt. Ja. Da erwarte ich ganz einfach, also Tech, ja, im Tech-Bereich, da erwarte ich ganz einfach das Beste zum besten Preis. Mehr will ich ja gar nicht. Was wird wieder noch spekuliert, was kommen soll? Ja? Ehrlich gesagt, das andere Zeug, was da dann hier draufsteht, das, ja, im Google Home Bereich, ja, soll es was Neues geben, ja, es wird zum Beispiel ein Google Home 2 erwartet, ja, auch da habe ich nur Sarkasmus dafür übrig, ein Google Home 2, ja, okay, kann man dann doppelt so viel Bugs, die kriegen das nicht mal gebacken mit dem alten, ja, und das liegt nicht an der Hardware, das liegt eindeutig an der Software, ja. Weil ich merke ja, wie das permanent schlechter wird. Ja? Und das Beste, was ich letztes Jahr gemacht habe, war von Google Home auf Amazon Alexa umzusteigen, also den Echo. Ja? Seitdem kann ich meine Geräte wieder richtig bedienen, ohne hier alles 10-mal wiederholen zu müssen. Ja, und jeden Tag klappt was Neues nicht, ja, sondern da geht's einigermaßen. Ja. Es gibt nur Kleinigkeiten, Feinheiten, die da dann eben vielleicht nicht optimal sind, aber insgesamt ein viel, viel besser Experience als mit Google Home. Und das hängt nicht daran, weil Google Home diese Funktion nicht hatte oder nicht hat, das weiß man ja eben nicht mehr, ja, sondern weil es Google nicht gebacken kriegt, diese Funktion funktionsfähig zu implementieren, sodass sie auch zuverlässig arbeiten. Ja, und das ist es. Ja. Gut, eine Smartwatch soll noch kommen. Ich muss mal was trinken. Also bei Honor gab es ja beim Start vom Honor View 20 kostenlos eine Smartwatch mit dazu im Wert von 179 Euro. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, was, wenn sich das bewahrheitet und es kommt eine Pixel-Smartwatch raus, was soll die dann, kostet die dann 500 Euro und kann weniger als die Honor-Smartwatch, die da rauskommt? Oder die da rauskam? Sorry, also ich weiß nicht, das Pixel-Branding ist momentan gerade so keine gute Idee, weil das steht nämlich für wenig Leistung, für viel Geld. Und das ist nicht genau das, was ich eigentlich will. Außerdem soll es eventuell noch eine Security-Kamera geben. Das wär schön, ja, eine Security-Kamera, die man ins Netz integrieren kann. Zum Beispiel eben zur Überwachung der Wohnung, wenn man nicht daheim ist. Aber ehrlich gesagt, es ist ein wichtiger Faktor wäre, es muss auch mit Amazon Echo zusammenarbeiten. Sonst wird die nicht gekauft. Ganz einfach. So, jetzt habe ich aber wieder richtig Dampf abgelassen. Ja, jetzt gucke ich mal im Emacs, wie es weitergeht. Google Maps AR als Preview jetzt verfügbar, also zumindest für einige Tester, diese schöne Funktion, ja, bei der einem dann Google leitet mit grafischen Einblendungen quasi als Overlay zu dem Kamerabild. In Google Maps ist jetzt in der Testphase. Einige Local Scouts haben das bekommen zum Test. Und das soll einigermaßen funktionieren. Ich habe noch nichts gelesen, ob der Guide auch mit dabei ist, denn dann finde ich genialer. Ich will diesen Fuchs haben, der mir zeigt, wo ich hinlaufen muss. Ansonsten interessiert mich das alles nicht. Fertig. OnePlus ist in der USA Top 5. In der Top 5 der Smartphone-Marken gelandet. Wer hätte das gedacht? Das ging relativ schnell. Schuld daran ist vermutlich die Zusammenarbeit mit T-Mobile. In den USA. Und somit gab es einen sehr starken Aufschwung. 249% im Vergleich zum OnePlus 6 an Verkäufen. Und damit buxiert sich eben das Unternehmen in die Top 5 der High-End US Smartphone-Marken. So heißt es in dieser Statistik offiziell. Ja, weil wir schon von OnePlus sprechen. OnePlus integriert auch Google Duo tief ins System ihres Phones mit Oxygen OS. Denn dort ist es auch in den Anruflisten richtig mit drin, in Kontakten beispielsweise und so weiter. Also Call Logs auch mit dem Dial. Pad, also mit der Wähltastatur, ja, ist es mit integriert in OnePlus Messaging und Kontakte-App ist es drin. Also so richtig tolle Integration von Google Duo. Warum auch nicht? Google Duo ist momentan noch eines der Produkte neueren Datums von Google, die erfolgreichste ist oder eigentlich das erfolgreichste neue Produkt von Google. Wobei, so neu ist es ja auch nicht mehr, aber seitdem ist ja eigentlich alles ein Bach runtergegangen, ne? Und das ist schon erstaunlich, wie hier das Google Duo sich da etabliert hat, finde ich auch gut. Pokémon Go AR Plus Fotoshooting ist angesagt, ihr könnt jetzt eure Pokémons platzieren und mit dem AR Plus ins richtige Licht drücken und sogar mit euch posieren lassen, ja, cool. Und da kann man dann wieder schöne Fotos erwarten. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert. Eigentlich schon schade, aber ja, ich war am Community Day sehr beschäftigt am Samstag und habe da auch, das habe ich auch schon gepostet, mein Mammutell bekommen, mein Shiny Mammutell, genau. So sieht's aus. Und ja, von daher habe ich jetzt noch keine Zeit gehabt, das zu machen hier. Aber was soll's. Weitere Galaxy S10 Leaks sind auch eingetroffen. Ja, und zwar einmal geht es um die Kameras hier. Da war noch einiges offen und jetzt scheint sich abzuzeichnen, was da tatsächlich abgeht. Beim Galaxy S10e ist eine 12-Megapixel-Kamera drin mit einer 77-Grad-Linse, wem das was sagt, F1.8 1.5 und einer 16-Megapixel-Kamera mit Ultra-Wide Angel, also Weitwinkelobjektiv, ja, mit 123 Grad. Beim Galaxy S10 ist 12-Megapixel Telefoto-Linse drin, f2.4 mit eben Zoom, ja, 12-Megapixel Wide Angel, also Weitwinkelobjektiv, und einer 16-Megapixel Ultra Wide Angel Lens mit 123 Degree. Also, yikes, ja, Wahnsinn. Also drei Kameras und die hören sich alle ziemlich gut an. Ja. S10 Plus hat ebenfalls eine 12-Megapixel Telefoto-Linse, 12-Megapixel Weitwinkelobjektiv, Entschuldigung, und eine 16-Megapixel Ultra-Wide, Ultra-Weitwinkel, ja, genau. Also man kann sich da auf einige Tricks gefasst machen. Wie die Qualität ist, muss man natürlich abwarten. Auf jeden Fall hat Samsung das Rennen bei der qualitativ hochwertigen Kameras aufgenommen gegenüber der Konkurrenz von Huawei und Honor. Und hier wird sich einiges abzeichnen und ich schätze mal, dass das Samsung S10 dann auch relativ weit vorne in der Top 10 platziert wird, was die Kameraqualität anbetrifft im DxO-Markt. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Jo, dann gibt es noch was der LG ohne Lautsprecher, also das LG Phone, das rauskommt, das G8 oder das G8, das wird ja keinen Lautsprecher mehr haben. Stattdessen wird der Schall über das Gehäuse übertragen, ja, und gelangt so dann quasi zum Gehör. Ja. Die Frage, was noch offen ist, ist das tatsächlich jetzt ein sowas, wie man eben kennt bei Bone-Conduction-Kopfhörern, wo also das Telefon dann quasi an den Backenknochen gelegt werden muss, damit man was hört, ja, oder ist es einfach eine Konstruktion, die quasi das Smartphone so zum Schwingen bringt, dass man eben das auch hört, als ob es eine Hörmuschel gäbe, ohne dass man sich an Wangenknochen hält. Letzteres könnte ein Problem geben mit dem Mithören von anderen Menschen, weil das würde auf jeden Fall deutlich lauter sein dann als eine normale Hörmuschel. Das heißt, man könnte es dann also im Raum auch hören. Das ist fast wie eine Freisprecheinrichtung wäre das dann. Das müsste man also dann tatsächlich mal ausprobieren, wie das ist und wie das gemacht wurde, welche Technik da genommen wurde. Wenn das jetzt wirklich über Vibrationen am Gerät übertragen werden, dann wäre es sicherlich auch nicht viel lauter als ein lautgestellter Lautsprecher in der Hörmuschel. Ja, das müssen wir sehen. Sony nennt Xperia XA3 Palette um. Ja, ab sofort, es gibt kein Xperia XA3 Produkt mehr, sondern die wurden umbenannt in Xperia 10 und 10 Plus. Hm? Nichtsdestotrotz sind es trotzdem eben solche Mid-Range-Geräte mit relativ, sagen wir mal, schwacher Ausstattung. Ja, einfach viel Aufsehen dürfte es da nicht drum geben, aber trotzdem, falls ihr jetzt denkt, das Xperia 10 ist Wahnsinn, das neue Superphone, nee, das ist nur das XA3, also kein Problem. Mi 9 kommt nächste Woche. Ja, nächste Woche, ihr habt richtig gehört, und zwar mit einer Triple-Kamera. So sieht's aus. Also auch Xiaomi setzt da auf die Triple-Kamera, wie auch Samsung und viele andere Firmen mittlerweile, ja, weil zwei Kameras, ja, sind eben nicht mehr so gut genug, ja. Ja, es gibt sogar noch einer, der hat vor kurzem, ein Anbieter, der hat vor kurzem noch ein Gerät rausgebracht, mit einer Linse. Wer das wohl war? Ich glaube, der Anbieter fängt mit G an und endet mit E. Aber das ist schon, das ist irgendwie wie so ein schlechter Traum. Ich glaube, das kann nicht stimmen. Da muss ich mich irren. Entschuldigung. Also, jedenfalls bei diesen Kameras darf man auch wieder einiges erwarten an Qualität, sehen wir mal. Wobei Xiaomi ja nicht unbedingt die beste, sagen wir mal, Aufzeichnung hat, was Qualität betrifft, ja, mit den Kameras, was wohl auch an der entsprechend verwendeten Software liegt. Aber trotzdem mal abwarten. Was wohl fehlen wird, ist ein Kopfhöreranschluss. Der ist wohl hier zum Opfer gefallen. Stattdessen gibt es einen kleinen Notch, der nicht viel von der Notification Bar wegnimmt, sodass eigentlich genug Notifications noch angezeigt werden könnten. Kein Problem, sofern das System zulässt. Wird sich ja dann zeigen. Es gibt noch eine Besonderheit beim Mi 9, das wird einen Fingerabdruckscanner im Display haben. Auch das ist ja jetzt etwas im Kommen. Ja. Schade, dass es Honor View 20 noch hinten den Fingerabdruckscanner hat und nicht im Display. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. Aber okay, man kann eben nichts alles, ne? Man kann nicht alles haben. Ja. das Xiaomi Mi 9 oder Mi 9 soll ein Snapdragon 855 Prozessor haben, das heißt der aktuelle momentan, und reiht sich somit rein in die Reihe der 2019 Flaggschiffe, ja, von den entsprechenden Firmen. So sieht das aus, ja. Arme Geräte mit 845er Prozessor, eieieiei. Jo, dann haben wir noch was. Genau. Ich hab mal über den Teich geklotzt. Ja, manchmal lese ich ja auch so ein paar Nachrichten aus der. Selten, muss zugeben, selten. Aber hier ist mir ins Auge gesprungen. Und zwar im iPhone-Bereich geben in den USA die Nutzer durchschnittlich. $79 aus im Jahr für Apps. Und 2017 waren das noch 36% weniger. Und da muss ich sagen, wow. Ja, also $79 pro Benutzer an Apps, das ist für die Firmen zumindest eine positive Sache. Ich sag ja, ist mir eigentlich sowas von Schnurzpiep egal, ob die damit Kohle verdienen oder nicht. Ja, das tut mir leid, ich bin Konsument. Ich will alles möglichst kostenlos haben. Ja, so ist das halt. Ja. Gut, ja klar, wenn man zu viel Kohle hat und weiß nicht, was man damit anfangen soll, dann ist es vielleicht auch egal. Aber selbst dann, ich bin zu geizig, selbst dann, also die Million darf nicht verringert werden, ja, also das ist klar, also, ne. wie auch immer, das ist natürlich eine Aussage für die App-Entwickler, und deswegen kann man auch mal wieder einen Aufruf starten. Ich habe das ja schon mal gemacht, Leute, ihr liebt euer Android-Gerät, ihr liebt die Apps, dann haut auch mal Kohle raus dafür. Ja, holt euch mal die Vollversion, ja, vielleicht jetzt wie bei Pod, wie ich schon gesagt habe, Podcast Addicts, ja, oder anderen, bei App der Woche kommen wir auch noch dazu, ja, und anderen Apps, ja, haut da auch mal ein paar Euro raus, ne? Ich meine, guckt mal zum Beispiel Podcast Addicts, ja, die App, 3 Euro, wie viel waren es? 3,69 Euro und 49 für die Vollversion ohne Werbebanner. Mensch, dann braucht ihr euch die blöde Werbung nicht mehr anzugucken. Ja? Und 3,49 Euro, Mensch, was ist das? Sind 2 Dosen Cola oder was? Ja, wenn ihr unterwegs seid. Oder man verzichtet mal auf die Currywurst, ja, am Imbiss, und dann kriegt ihr die App dafür. Meine Güte, ja, das ist ja nicht so viel, ne? Oder was weiß ich. Da gibt es so viele Sachen, wo man zu wenig Geld mal abdrückt. Ja. Also, ich meine, es gibt Leute, die kaufen sich eine Schachtel Zigarette für 6 Euro oder was die auch momentan jetzt immer kostet. Ja, 5 Euro, ich weiß nicht. Und pfeifen das Zeug in die Luft, ja, an einem Tag. Ja, ne, dann sind die 3,49 Euro für so eine App gar nichts. Also, wie auch immer, wenn ihr zeigen wollt, ne, also auch Android-Nutzer geben da aus, Geld aus, ja. Und damit nicht wieder solche, ich meine, das machen die ja sowieso, aber damit wieder nicht die Medien überschwänglich darüber berichten können, wie arm die Android-User sind, ja, die armen Android-User haben alle keine Kohle, ja, naja, es sind halt so, Android-User, das sind halt so, ne, also so finanziell schlechter gestellte Menschen und Apple-User sind die Besserverdiener, ne? Das ist ganz klar. Also Leute, dieses Vorurteil, ne, das ist übrigens ein richtig krasses Vorurteil meiner Meinung nach, sowas wurmt mich wirklich, ja. Und dass das vorherrscht, ist ja allgemein bekannt, dass diese Bilder gibt's wirklich, ja. Und nicht zuletzt eben durch die Medien geschürt. Ich sag immer noch, als Instagram dann endlich auch für Android kam, ich hab's ja boykottiert von Anfang an, eben deswegen, dann haben die Deppen auf Instagram angefangen, na toll, jetzt kommen die Android-User, jetzt kann ich mal armen Leute ihr Essen ansehen, Fotos von armen Leuten ihren Essen, ja. Und also da war es bei mir wirklich, habe ich wirklich gedacht, okay, also, nee, das kann es echt nicht sein. Ich meine, gut, Idioten gibt es natürlich viele. In manchen Gruppen, Nutzergruppen sind Idioten besonders stark vertreten, ja, das muss man ja auch sagen. Aber dennoch, es ist schon so, dass wenn wir als Android-Nutzer keine Kohle ausgeben für die Apps, dann ist das natürlich auch immer wieder so Bestätigung für solche dummen Vorurteile. Ja, und das wird dann halt auch herangezogen dafür. Deswegen haut doch auch mal ein bisschen Kohle raus. Die Android-Entwickler werden sich das auch merken. Ja. Und ja, jetzt muss ich mal gucken hier, wie es aussieht, ob ich noch was hab hier. Ja, ich habe ja natürlich noch die Community-Sachen vor der App der Woche, aber ja, vielleicht könnt ihr da mal auch was raushauen in der Richtung. Denn gerade die App der Woche, das ist eine App, die kam jetzt zuerst im Dezember für iPhone raus, ja, und ist jetzt erschienen ganz neu für Android. Normalerweise bin ich da kein Fan und bin auch schnell dabei, solche Apps zu boykottieren sogar, ja. Aber da wäre doch zum Beispiel eine gute Gelegenheit, auch statt zu boykottieren, ein Zeichen zu setzen, ja, und die Vollversion davon zu kaufen, also die Kaufversion eben, ja, um zu zeigen, Leute, hier, ne, wir hauen Kohle genauso raus wie die iPhone-Nutzer. Ja, genau. Von uns könnt ihr auch abzocken. Ja, nicht nur die iPhone. Das hört sich zwar jetzt negativ an, aber das ist halt auch das, was die Entwickler eben, wo die danach gucken. Ja. Wenn die bei Android nichts verdienen, dann wird die nächste App wieder zuerst für iPhone rauskommen. Das ist doch klar. Jetzt könnte man denen so richtig schön Breitseite geben und zeigen, hier, ne, bei Android macht ihr jetzt die Kohle, ne? Vergisst iOS. Ne? So sieht's aus. Gut, ich komme jetzt noch zu der Community. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit jetzt und es ist so viele Sachen in der Community passiert. Ja, wir hatten sehr interessante Postings, auch wegen der Sache der EU, was die hier gerade veranstalten mit dieser Copyright-Direktive, ist ja eine richtige Zensur des Internets. Da gibt es jetzt auch einige Kampagnen, zum Beispiel bei change.org oder saveyourinternet.eu. Ja, auch da kann man sich eintragen und ja, zumindest virtuell protestieren dagegen, ja. Es ist wirklich wichtig. Aber wie gesagt, es gab so viele Sachen momentan in der Community. Ich kann euch nur empfehlen, geht in die Line Netcast Community. Link findet ihr in der in der Beschreibung, in den Shownotes. Und ja, es ist lustig hier auch der Entwurf zu Artikel 13, zu Artikel 13 und EU-Urheberrecht, ja, bei Cashys Blog, ja, da war der der Titel Entwurf zu Artikel 13 und EU-Urheberrechtsrichtlinie, oh, was ein Wort, steht und er ist zum Kotzen. Ja, ich glaube, mehr braucht man dazu auch nicht mehr zu sagen. dann gab es noch was wegen Mail-Clients. Da hat der Andi gefragt wegen Mail-Clients zu verschiedenen Diensten. Ja. Und da habe ich jetzt empfohlen K9 auf Android und Thunderbird Desktop. Wobei ich muss sagen, also ich nutze eigentlich die Webmail-Clients und bin eigentlich soweit zufrieden. Ja, also sicherlich gibt es bei einigen da Verbesserungsmöglichkeiten, aber ehrlich gesagt, seit Gmail nutze ich eigentlich kaum noch Mail-Programme. Ja, am Smartphone schon, da machen die Sinn, denn die müssen ja pollen, ja, damit man auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn man eine neue E-Mail kriegt. Also da ist es für mich ein Muss. Ja, und da ist dann eben zum Beispiel K9-Mail, wenn man auf Sicherheit gehen will, oder Aqua-Mail, wenn man auf Komfort setzen will, doch gut. Aber ansonsten, so auf dem Desktop nutze ich das eigentlich soweit nicht mehr, weil das ist nur noch zusätzliche Angreifstelle, ja, also eine Sache, wo ihr angegriffen werden könnt. Zum Beispiel wurden fast alle Attacken auf Gmail-Konten nicht über Gmail direkt geführt, sondern über ein Client. Weil in dem Moment, wo ihr einen Client benutzt für Gmail beispielsweise, müsst ihr diese Unterstützung aktivieren, IMAP-Unterstützung und POP3 oder POP3-Unterstützung, ja, und dann habt ihr quasi ein Tor offen. Ein Tor offen, wo ihr sogar ohne, wie nennt sich das, Two-Factor-Authentification reinkommt. Ja, da gibt es ja keine Two-Way oder wie das, nein, Zwei-Faktor-Identifizierung, da gibt es ja nicht, ja. Und das ist bedenklich. Also ich würde es nicht machen. Ne? Gmail über einen anderen Client abrufen, außer den, der eben offiziell ist und das nicht braucht auf dem Smartphone. Ja, dann gab es auch einige interessante Links wieder zum HonorView 20. Also da scheint sich doch die ein und andere Redaktion da zu überschlagen. Es hagelt gute Kritiken. Ja. Android Authority hat sich jetzt als letztes eingereiht. Fahrenheit 1979 hat einen Link geschickt. Ja, HonorView 20 Camera Review. Und auch da muss ich sagen, richtig toll, was da abgeht. Und letztlich, ganz aktuell noch, da hat auch der Fahrenheit so ein Bild gepostet, das war richtig schön mit diesen verschiedenen, und ein Link war es, kein Bild, ein Link, mit den verschiedenen, ja, möglichen Geräten, die geklappt werden können, ja, also diese bendable Displays. Leute, warum sage ich nicht einfach biegbare Bildschirme? Ich verstehe. Naja, egal. Ich bin ja schon voll weg gedenklicht, ja. und ich finde es sehr schön, ja, also vor allem die Idee mit dem Armband, ja, dass man sich das Smartphone dann eben mal kurz um den Arm biegen könnte als Armband, das finde ich mal richtig cool. Dann hätte man ja wie eine Smartwatch draus gemacht, ja. Geil. Also die Idee finde ich richtig cool. Ich sehe allerdings auch eines, jetzt haben die diese biegbaren Displays, aber ein Problem ist immer noch nicht gelöst. Die können sich immer noch nicht von den alten Formfaktoren wegbewegen. Also ich möchte mal ein Gerät haben, das eben nicht rechteckig ist. da gibt es durchaus Möglichkeiten. Also mir würden da auf Anhieb ein paar Designs einfallen. Ne? Schicke ich auch gerne mal an einen Smartphone-Designer, ja? Dass die da was draus machen könnten. Aber ein Telefon muss meiner Meinung nach nicht rechteckig sein. Da können auch ganz andere, gerade in Hinsicht, weil man ja maximales Display haben will, ne? Aber alle jammern über Notch oder über einen Hole Punch, was da drin ist, also ein Loch im Display, ja. Wollen natürlich aber trotzdem eine Kamera haben und aber trotzdem möglichst viel Display und, ne, Bezels sind schlecht, Notches sind schlecht, Hole Punches sind schlecht. Ja, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Man müsste das Handy nur nicht rund machen, nicht rechteckig machen, dann hätte man alles, ne? Aber, naja, okay. Und ja, bei The Expanse beispielsweise wurde ja auch es ist eine Sci-Fi-Serie, ja, wurde auch zum Beispiel ein Smartphone gezeigt. Das ist denen ja das Standardmodell, ja. Lustigerweise war bei dem Hauptdarsteller sein Smartphone immer, also so das Display kaputt, ne, an einer Stelle war so ein Riss, ein Glasriss, ne, das ist lustig, also vielleicht auch in Zukunft noch mit dem Problem zu kämpfen. Aber das war zum Beispiel transparent und das ist ja auch, was viele fordern. Man hilft sich ja schon hier, dass die Kamera genommen wird, um den Hintergrund aufzunehmen und das aufs Display zu projizieren und die Apps über dieses projizierte Bild quasi sich überlagern, damit man noch sieht, wohin man läuft, beispielsweise, ja, wenn man auf ein Smartphone guckt, ne, ist eine gute Sache, aber das sind so halbtransparente Displays, also das ganze Telefon ist quasi nur noch ein Stück Glas, ja, wo das Bild quasi rein projiziert wird, ich finde, das ist machbar. Also das ist absolut technisch machbar, das wäre heute schon technisch machbar. Aber die Firmen müssten endlich mal aufhören, in solchen engen Grenzen zu denken und mal was wirklich Neues zu entwickeln. Naja, aber solange der Rubel rollt, wollen die ja das nicht, ne? Gut. Okay, also in der Community geht es jedenfalls richtig gut ab, das finde ich toll. Und Link findet ihr dann in den Shownotes. App der Woche ist diesmal Rebel Incorporated. Ich habe es eben ja schon gesagt, die App gibt es seit Dezember für iPhone. Normalerweise ist das für mich ein rotes Tuch, wenn die nicht zeitgleich rauskommt. Ja, bin ich da richtig sauer. Aber ich habe gesagt, warum denn nicht? Warum immer so verbissen, da etwas vertreten, wenn es doch andersrum vielleicht sogar positiver ist? Genau, nämlich App installieren und die Vollversion kaufen und dann dem Entwickler Endemic Creations zeigen, ja, dass nicht nur bei den iPhone-Usern Leute die App auch mit Geld unterstützen. Jetzt, was ist so Besonderes? Kennt ihr Plek Incorporated, also Plek Inc.? Das ist die Vorgänger-App sozusagen, ja, wenn man so will. Obwohl die hier, zumindest hier bei mir, wird das angezeigt, von verschiedenen App-Anbietern, ja, keine Ahnung. Also die, bei mir ist der Anbieter von Plek Inc. Eingetragen bei Google unter miniclip.com. Ist aber zu sehen, das ist auch hier natürlich diese Endemic Creations. Plek Inc. war diese geile Simulation, wo ihr ein Killer-Virus mutieren lassen müsst, damit die gesamte Welt von dem Killer-Virus platt gemacht wird. das haben die sich bei Rebel Inc. nicht getraut, ja, sondern da ist man wirklich auf der positiven Seite, ja, zumindest das, was man so allgemein als positiv sieht. Da müsst ihr nach einem Krieg verhindern, dass die Gebiete in Chaos verfallen. Dazu habt ihr die üblichen Mittel, ja, ihr gebt Zuckerbrot und Peitsche und könnt somit dann die Bevölkerung dazu bringen, euch zu unterstützen und zum Beispiel Warlords oder ähnliche Gruppierungen, die eben hier versuchen, das Land zu destabilisieren, unter Kontrolle zu bekommen und so, dass die Befriedung auch tatsächlich in geordneten Bahnen verläuft. Dass das nicht so ganz einfach ist, ja, wissen wir nicht nur aus der realen Berichterstattung, ja, sondern das merkt man auch ganz schnell im Spiel. Und die Entwickler sagen auch gleich dazu, ja, auch wenn, ich zitiere mal aus dem Text, ja, auch wenn Rebel Inc. ein fiktives Spiel ist, behandelt es echte Themen und wir haben uns bemüht, sensibel mit diesen umzugehen. Für das Spiel wurden umfassende Recherchen betrieben und es wurde in Zusammenarbeit mit führenden regionalen Politikern, Geschäftsleuten, Journalisten, internationalen Wohltätigkeitsorganisationen und Regierungen entwickelt. Das heißt, es ist nicht alles aus der Luft gegriffen, sondern es basiert auf, sag ich mal, Begebenheiten, die tatsächlich im realen Leben vorkommen können. Und wie schwer sowas ist, sieht man ja immer. Ja? Der Krieg ist vorbei und dann geht es erst richtig los für die normale Bevölkerung. Ja? Von Frieden, Freude, Eierkuchen ist da nichts mehr zu sehen. Hier habt ihr eben diese schwierige Aufgabe, genau das herbeizuführen, nämlich, dass die Leute dort in diesen Gebieten zufrieden leben können, sicher leben können und dass die Wirtschaft floriert und die Sicherheit garantiert ist und so weiter und so weiter. Und das hört sich kompliziert an und es ist auch kompliziert. Ihr müsst eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen. Glücklicherweise ist es am Anfang nicht ganz so schwer und ihr könnt auch verschiedene Schwierigkeitsstufen auswählen, also leicht, mittel und extrem schwer. Ich empfehle euch definitiv auf die leichteste Stufe zu stellen am Anfang. Das wird noch schwer genug werden, denn so einfach kriegt man das nicht unter Kontrolle. Ihr habt halt nur ein begrenztes Budget und das müsst ihr gut verteilen. Ihr müsst sogar aufpassen, dass ihr nicht zu viel verteilt, sonst steigt die Inflation und die Sachen werden alle nur unnötig teurer. Also müsst ihr immer so eine schmale Gratwanderung machen zwischen dem ausgeben, was unbedingt sein muss, ja, und eben schauen, dass die Preise sich nicht ins Unendliche entwickeln, sonst habt ihr bald kein Geld mehr und eure Mission scheitert. Und ja, so ist es. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ihr müsst Bildung, Straßenverkehrsnetze, Stromnetze und so weiter und so weiter. Alles müsst ihr berücksichtigen und kontinuierlich aufbauen, so damit eben endgültig am Schluss die Leute dort ein gutes Leben führen können. Zuerst habe ich ja gedacht, es geht wie bei Black Ink, ja, so dass ihr dafür sorgen müsst, dass alles im Erdboden gleich gemacht werden muss. Aber das war dann hier wohl dann doch nicht umsetzbar. Ich glaube, da hätten einige Leute was dagegen gehabt. Und da haben sie es eben so gemacht, dass ihr es umgekehrt machen müsst. Ja. Gut, Rebel Inc. ist im Play Store erhältlich, kostenlos. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, was hier steht. Also In-App-Käufe gibt es da, wo ihr dann entsprechend euer Geld loswerden könnt. Ich finde in dem Fall ist auch so gut, also es lässt sich gut spielen, auch ohne dass man hier was kauft. Ja. Und die Premium-Version bietet zum Beispiel spezielle sogenannte Advisors, die Operationen in dem Spiel deutlich verbessern. Also das heißt, das Spiel kann man leichter bewältigen. Ja. Man kann das Spiel auch, man hat eine Fast-Forward-Funktion, so wie auch bei Black Ink, so dass man zum Beispiel nicht immer hier so lange warten muss, bis dann eben die entsprechende Reaktion zu eurer Aktion folgt. Ja. Also das heißt, das Spiel, das entwickelt sich alles schneller. Man kann auch die Operationsnamen frei vergeben. Das geht in der normalen Version nicht. Und natürlich alle Werbebanner sind weg. Und es gibt hier steht noch einige andere Sachen. Wenn ihr das kauft, das kostet nur 2,29 €. Das ist ein absolut fairer Preis für das Spiel, meiner Meinung nach. 2,29 €. Und damit habt ihr dann den Entwickler und das Game unterstützt. Jawohl. Also Plague Inc. im Play Store erstmal kostenlos und Vollversion für 2,29 Euro per In-App-Käufe. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line Netcast Community. Dort könnt ihr alles loswerden, natürlich auch bei YouTube. Und dort gibt es auch die Links und weitere Beschreibungen. Die findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And volumes rule that world.